Theodor Fontane, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll, und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ihr ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er: Lütien, komm mal rüber, ich hab ne Birn. So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und 3 Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen: Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herz schwer: He ist tot nu, wer gibt uns nur ne Bär? So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab er bat. Und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sprost heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume: Wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's: Lütien, komm mal rüber, ich geb dir ne Bären. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Friedrich Christian Delius, Die Birnen von Ribbeck. Als sie anrückten von Osten aus dem westlichen Berlin mit 3 Omnibussen und rot und weiß und blau lackierten Autos, aus denen Musik hämmerte lauter als die starken Motoren, und mit den breitachsigen herrischen Fahrzeugen das Dorf besetzten, wie es seit den russischen Panzern, dem Luftwaffengebell und den Ribbeckschen Jagdfesten nicht mehr besetzt war. 50 oder 60 glänzende, frisch gewaschene Autos auf den 3 Straßen und ausstiegen wie Millionäre mit Hallo und Fotoapparaten und Sonnenschirmen und zuerst die Kinder, dann uns nach und nach aus Stuben und Gärten lockten und Bier und Fassbrause, Birnenschnaps, Würstchen und Luftballons, Kugelschreiber und Erbsensuppe verschenkten und einen Tanz machten um einen jungen Birnbaum, den sie mitgebracht hatten, und nach einer kurzen Rede, die der Bürgermeister wie gewohnt mit scharfsäugigem Nicken begleitete, in den Vorgarten des alten Pflegeheims, das früher das Schloss war, einpflanzten und dabei mehr auf die Videokameras als auf den Baum schielten und sich selber Beifall klatschten und uns auf die Schulter hieben, als hätten sie ein großes Spiel gewonnen oder ihre Fahne in erobertes Gebiet gesteckt. Und lauter wurden, Bierbecher herumreichten und uns Birnengeist probieren ließen und schnell ihr sagten und du. Haben wir auf die Frage gewartet, was wir zu dem neuen Birnbaum zu sagen hätten. Denn immerhin war das Dorf einmal berühmt wegen der Birnen. Und ob der Platz seitlich vom Altersheim der richtige wäre. Denn wenn schon Tradition, wie sie Fontane der Dichter aufgeschrieben hat, dann richtig. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Wer das Gedicht nicht flüssig hersagen konnte, bekam in der Schule, wo jetzt der Konsum ist, vom Lehrer für jedes Stocken und jedes falsche Wort mit dem Rohrstock 1 auf die flache Hand. Also auf der Gartenseite. Oder längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Auf den schattigen Wiesen vor der Kirche, wo die Gräber seit langem geschleift sind. Aber sie fragten nicht. Und ehe wir den Mut fanden zu reden, war der Stützblock schon eingerammt, das Bäumchen angebunden, die Erde festgetreten, die Männer mit Baum und Spaten 100-mal fotografiert und die Gießkanne 3-mal geleert. Auch die hatten sie mitgebracht. Sogar Zeitungsleute hatten sie mitgebracht, die dauernd fragten, wie finden Sie das alles? Und wenn wir nicht gleich einen brauchbaren Satz ausstießen, fragten sie, finden Sie das nicht toll? So dass wir nur sagen konnten, ja, und ihnen auswichen, weil sie unseren Zeitungsleuten so ähnlich waren, die niemals ein Nein hören wollten und nur Antworten, die sie schon kannten. Ich aber wollte ja sagen, auf andere Weise ja, denn ich konnte die Freude nicht fassen und hatte zu viele unbrauchbare Wörter im Kopf und feierte mit ihnen allen, das Bier und die neue Freiheit zu feiern, mit wem wir wollten und zu jeder Zeit und die Einheit, die her muss, weil alles keinen Zweck hat. Und wir feierten den Birnenschnaps und die kurzen Wege nach Berlin, denn noch Monate vorher war ihnen verboten anzuhalten und das Dorf zu betreten, war uns verboten zu reden mit den Fremden, die eine fünffach bestempelte Genehmigung hatten und sich dem Pflegeheim, das früher das Schloss war, und der Kirche und den Ruinen der Rebeckschen Stelle näherten. Und feierten, weil wir im Dorf seit Jahrzehnten kein Schützenfest, keine Kirmes, kein Sängerfest, keine großen Hochzeiten mehr gefeiert hatten. Nur die Jägergruppe, die Kleintierzüchter unter sich und belauscht. Kein Verein ohne Spitzel, wie soll man da feiern? Die Disco alle paar Wochen und Kinderfest einmal im Jahr. Und liefen herbei, weil es Würste und Suppe und Bier und Schnaps und Kaffee umsonst gab. Und weil die düsteren Verbote auf dem Müll gelandet waren und wir nun losgekettet für die Einheit und bestaunt wurden wie Eingeborene. Und weil alles drunter und drüber ging und ein neuer Baum dastand. Und weil wir uns gewöhnen mussten und gewöhnen wollten an etwas, das wir nicht kannten. Denn alles brach zusammen hoch. Auf einmal war alles so einfach und es stimmte überhaupt nichts mehr. Die Sprache kam wieder und mit der Sprache das Stottern. Und ich wusste nicht, was mir alles durchs Hirn fegte und atmete auf und wurde von Bier und Schnaps und Ballons, die vor den stumpfgrauen Hauswänden zappelten, auf ungewohnte Weise benebelt. Gelernt, den Blick zu senken, versuchte ich den Gästen, die die Gastgeber waren, in die Augen zu sehen durch teure Doktorbrillen, schwankend und misstrauisch und stolz unter Sonnenschirmen im März, bis ich mir nackt vorkam und arm und betrogen vor den schnellen Küssen und den Birnengeistflaschen mit leuchtenden Etiketten und trotzdem erhoben und frei und ermuntert von euch. Kommt her und lasst den Kopf nicht hängen. So fingen wir langsam zu reden an und wurden lauter und sangen und tranken, weil das Redeverbot und das Schreiverbot und 100 andere Verbote weggeweht waren und die Verbrecher endlich aus dem Amt gejagt und die Unfähigen und die Stasi und die Gauner und ließen hochleben den Ribbeck und seinen Birnbaum und den Fontane, der das Dorf zum berühmtesten Dorf im Havelland gemacht hat und plötzlich wieder zum Anziehungspunkt erweckt für wildfremde Menschen. Würstchen und Birnenschnaps und Kugelschreiber mitbringen. So spendet Segen noch immer die Hand, die 100 Hände. Als gäbe es nur den Birnbaum hier und als wären wir die Statisten zum Birnbaum. Bauern und Büdner mit Feiergesicht und trauerten dem Rebeck nach wie Knechte, wie Kinder. Und als wolltet ihr nicht merken, dass wir längst nicht mehr Knechte sind, so wenig wie Herren, sondern bleiben wollten im Dorf und geblieben sind als Arbeiter und uns haben anschnauzen und drücken lassen und trotzdem das Land bewirtschaftet wie Bauern und hoch auf den Treckern morgens 4:30 durchs Havelland und die Äcker gepflügt, unsere Äcker und nicht die eines der Herren von Rebeck auf Rebeck, deren Erben den Namen Rebeck schon wieder vor sich hertragen wie einen Freibrief. Und die Scheunen betreten, das Dorf vermessen mit herrischen Schritten, unter denen das Land bebt. Wie andere, die sich in Bügelfaltenhosen und hellen Mänteln breitbeinig vor die Häuser stellen, mit gierigem Blick und blitzendem Zollstock über den Putz fahren und mit Videokamera aufzeichnen und mitnehmen, was wir hergerichtet haben, 20 Jahre lang. Für ein Brett eine Stunde angestanden, jeder Wasserhahn ertauscht, die Rohre über Beziehungen, die jahrelange Rennerei um Dachziegel, Jedes Wochenende gehämmert, gebessert, gestrichen und Geld hineingesteckt, was nun gerissen, taxiert wird von Anwälten oder denen, die Eigentümer sind oder waren oder sein wollen, drunter und drüber. Als seien die Flüchtlinge wir, die geblieben sind und gesät und den Mist gefahren haben und den Fortschritt der Risse in der Decke beobachtet und die Dächer sinken sehen und geträumt von den blauen Fliesen im Ribbeckschen Pferdestall, bis wir schläfrig wurden unter den faulenden Wänden. Und wenn die einen nicht weggerannt und die anderen in den Städten nicht aufgestanden wären, blieben wir heute noch lebenslänglich mit Nichtbeachtung bestraft von euch wie von unseren Leuten und ohne Aussicht auf blaue Fliesen im Bad und hätten die Schnauze gehalten bis auf die Bahre. Denn als die Fliesen im Pferdestall und die fehlenden Fliesen fürs Bad einmal Tagesordnungspunkt in der Versammlung wurden, schickte die Partei einen Mann mit Meißel und Hammer, die Fliesen aus dem Stall zu schlagen, die aller Kraft und allem Eisen widerstanden und darum überspachtelt, übermalt wurden mit Schlemmkreide, damit das Maul gestopft blieb und die Träume von blauen Fliesen für die Gäule des Gutsherrn Träume. Als wüssten wir nicht, was alle wissen, dass auch der gnädigste Ribbeck kein Zauberer war, der Schlösser und Pferdeställe aus Kuhscheiße macht, sondern aus Bücklingen und Schweigen und gesenkten Blicken und Mütze ziehen, bis alle aus der Hand ihm fraßen und selbst den ergebensten Kutscher drückte und zähmte, wenn der nicht Zentimeter genau auf der Auffahrt hielt und ihn eine Strafrunde ums Schloss fahren ließ, noch einmal Zentimeter genau, damit die Damen im gewohnten Schritt ihr Gefieder und die Herren im gewohnten Schritt ihre Zylinder in die Kutsche heben konnten, ehe es abging nach Nauen zum Zug nach Berlin mit Peitschenknall ab ins heitere Holzgeschäft und ins preußische Gloria. Ein Götterfunken, ein schmutziger, vorbei. Und vor Freude werden wieder die Türen geschlagen. Die Türen der Omnibusse und Transporter mit Erbsensuppe und Bier und Matratzen für die Alten im Pflegeheim. Weil ihr feiert, weil wir feiern, bis wir nicht wissen, wer ihr, wer wir. Weil Mauern wie Kartenhäuser und alles zerbröselt, was du verflucht hast. Wie im Märchen. Und über dem Kopfsteinpflaster bricht eine andere Zeit auf, die im Galopp alles aufreißt und umwirft. Das Vergangene wächst wieder hoch unterm Gras, endlich Leben in der Baracke, alles drunter und drüber, wie schön, wie im Kopf, voll Birnengeist, die Schlaglöcher endlich gestopft, die wogende Zeit des Geschäfts und atemlose Politiker sprechen vom Schlussstrich unter alle kalten Kriege. Und ich schwanke mit dem neuen Geist im Kopf, denn das schwerfällige Wir, das jahrzehntealte Wir, aus den Kellergewölben ans Licht geholt, löst sich auf an den Rändern. Und die Kiefermuskeln tun dem nicht mehr weh, der einmal laut ich sagt. Und wir, oder du oder ich, hätten erzählt oder nicht erzählt oder erst nach und nach erzählt, weil ich selber das lautere Sprechen verlernt oder mir abgewöhnt hatte und auf der Straße nicht lachte, wenn Fenster angelehnt waren, und immer seltener in Kneipen trank, weil über jedem dritten Bier einer Ohren machte. Und selbst bei Familienfeiern in der Stube, wenn mehr als 5, 6 Leute am Tisch schon die Wörter abtrieb, weil unter uns einer sitzen könnte. Einige kannte ich, aber nicht alle. Und wusste schon, was man zu sagen hatte. Aber neulich erst kam es heraus, wer und wer nicht die Berichte weitergab nach Nauen, Potsdam, Berlin. 15 Spitzel auf 500 Einwohner. Für 250 oder 450 Mark extra gingen die verstockten Wörter einmal aus unserem Kopf entlassen, vom Küchentisch, vom Biertisch, von der Versammlung, jeden Dienstag nach Nauen, Straße der Jugend und dann weiter, eingefangen, getippt, zusammengeschnürt, ausgewertet. Und nur durch die Berichte unserer unvorsichtigen Sätze nahm man höheren Ortes in Berlin Kenntnis von Ribbeck. Oder nicht einmal das. Die Partei hätte ja auch mal an Birnbaum bedenken können. Das Erbe, immer war vom Erbe die Rede. Und Fontane gebraucht als Namengeber für Reparaturbetriebe, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und Ausflugsdampfer. Aber es sollte wohl nicht erinnert werden an den begrabenen Adel, der vor der Partei regierte, weil die Partei Angst hatte, verglichen zu werden mit den früheren Herren. Denn ganz so schlecht war es beim Ribbeck ja auch nicht. Zu viel Arbeit, zu wenig Geld, aber versorgt wie ein Tagelöhner mit Zack-Zack und Danke und Bitte und Untertan. Trotzdem galt ein Ribbeck oder ein Gedanke an Ribbeck, der Birnen verteilt an die Kinder, als wären es Goldstücke, für gefährlich wegen seiner Großzügigkeit, die vielleicht nur eine Legende ist. Als scheute die Partei den Vergleich mit dem alten Ribbeck, dem die Birne aus dem Grab gewachsen kam, vor über 200 Jahren oder wann, falls die Sage nicht erfunden ist, und wollte ihm deshalb kein Denkmal setzen in Form eines kräftigen Baums. Als wüssten wir oder ihr nicht aus dem Gedicht oder aus dem Leben, dass nach jedem milden Rebeck ein strenger kam, der knausert und spart. Auch wenn sie alle Hans-Georg hießen und die gleiche Gewalt hatten als Polizist und Richter und Kirchenherr und Offizier und die Bauern, die für die Entlassung aus der Leibeigenschaft den Herren Land abtreten mussten, weiter knechteten mit Hand- und Spanndiensten und Pfenniglohn. Und was da leuchtete, waren einzig die Birnen weit und breit. Oder als wüssten wir nichts vom Wechsel, wie die Jungen alt werden, die Guten ein Schrecken und Gauner zu Gebern und die Jahre aufgehen und ab. Und der Rebeck zum Teufel wird, wenn Kinder einen Fuß ihm aufs Gelände stellten, Park und Birnbaum strenge verwahrt und doch von Birne nichts wissen wollte der Husar mit seinem Pferdestolz und Reitbahn vorm Haus und Pferdezucht fürs Militär. Und wenn einmal Gänse oder Hühner auf eins seiner Felder liefen, die Gans kannst du ja nicht festhalten, die besten Felder ums Dorf, natürlich seine Felder, dann sprang er aufs Pferd oder nahm das Gespann und hat nicht gefackelt, der Bandit, und die Tiere abgeknallt und wir aßen wie die Herrschaften mitten in der Woche Hühnersuppe oder Gänsebraten mit Schrotkugeln. Auch das haben du oder ich mit dem leeren Schnapsglas in der Hand nicht sagen können, weil wir selbst schon nicht mehr wissen wollten, was für ein Schlachtfeld das Dorf war, wo Knochen geschunden und Gräuel gut möbliert und jede Generation die Bisse ins Fleisch gespürt und nur die Schärfe der Zähne die Abwechslung war alle paar Jahrzehnte. Die Bisse des Herrn von Ribbeck ins Fleisch der Bräute, die Bisse des Herrn in die Nacken der Söhne, von denen einige seine Söhne waren, bis sie sich beugten von allein und gerne beugten am Ende, am Abend. Und die Pfeifen ansteckten, auf Bänken sitzend vor der Haustür, müde in der goldenen Herbsteszeit. Jetzt kommen sie alle nach Ribbeck, die Journalisten, und wechseln die Batterien und fragen und fallen zurück in das warme Entsetzen ihrer dörflichen Kindheit und suchen die milden Großväter in der Figur des alten Ribbeck und lieben die Zeit, die es nie gegeben hat, die gute alte. Als ein Rebeck berühmt werden konnte, weil er außer seinem Samen und dem Kontingent an Schlägen, Kartoffeln und Weizen aus reiner Freundlichkeit Birnen austeilte an Kinder, an seine Kinder, die nicht mit ihm das Tischgebet sprachen und keine Aussicht hatten auf ein weißes Federbett im Schloss und auf Erbschaft, ein Dorf mit Wald, Ziegelei, Brennerei, Sägewerk, Meierei, Jagdschloss unter märkischem Himmel mit einem Gott, der in Potsdam die schönsten Treppen hatte, zur Erde hinabzusteigen. Und die Kinder mit Birnen abgespeist. Begleitet vom Schnattern der Gänse durch die Pfützen in weißer, flatternder Flucht vor dem Messer, die langen, gereckten Hälse. Da hat einer viel Platz, das Messer anzusetzen, weil Federn gebraucht wurden und Braten. Und die Jahre gingen auf und ab, mal blutiger, mal unblutiger. Alle Gutsherren soldatisch geschult auf der Ritterakademie und oft jung gestorben. Die Witwen übernahmen das Regiment in Ribbeck und kämpften darum, als gütig und christlich zu gelten. Und aus den hohen Türen des Schlosses traten die Schöneren, die wenig geschlagenen, die nicht von Arbeit verunzierten Töchter und sahen zu, wie der Stahlhelmbund der Frontsoldaten die Weltkriegshelden stramm feierte mit großer Gott, wir loben dich und immer die Gänse laut im Hintergrund. Und Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, schwarz uniformiert, vorweg zog die Linie vom Schlachtfeld Langemark zum Schlachtfeld Ribbeck und Bauern und Büttner des ganzen Dorfes ihm nach in den Stahlhelm und waren endlich Kameraden und einen besseren fanden sie nicht. Bis sie wieder hinauszogen in festem Uniformtuch und sich wieder den Kugeln aussetzten und fluchend fragten, wem die Kugel galt, bis sie nicht mehr fragen konnten, mir oder dir. Ein Ribbeck-Sohn Gutsherr, ein Rebeck-Sohn Krieger und oft beide in einem Herrn vereint und pünktlich einander abgelöst, als hätten sie einen Pakt mit dem ewigen Leben seit 750 Jahren und immer wieder auferstanden mit dem Vornamen Hans-Georg. Immer wieder der stolz gestreckte Arm weit übers Land, wie jetzt, wo sie uns leicht 700 Hektar wegnehmen könnten, die sie zu welchen Teilen unseren Vorfahren morgen um morgen abgezwungen haben über die Zeiten oder gekauft oder im Spiel gewonnen. Verschleudert wird alles jetzt. Und jeder kann uns übers Ohr. Ja, noch ein Birnengest. Einigkeit, Brust. Schön, dass ihr hier seid. Und das Dorf lebendig wie nie. 500, 800 Leute. Aber niemand will wissen, was es schon gibt oder gab. Als finge die Welt ganz von vorn an, da, wo man Sonnenschirme einpflanzt und Appetit auf Birnengeist macht und Würstchen. Als hättet ihr vergessen zu fragen, was vor der Gegenwart war und nach der Gegenwart kommt. Denn das Glockenspiel von Treu und Redlichkeit hat nie gespielt unter den wechselnden Birnbäumen. Hat nicht gespielt für die Mädchen, die sich in Nauen den Soldaten des Kaisers, des Führers, der Roten Armee anboten und für das Offenhalten des Geschlechtsteils, anders als die Urgroßmütter unter Ribbeck, Geld einsteckten. Und nicht gespielt für die Jungen, die den Greisen aus dem Politbüro die toten Hasen vor die Flinte legten und trotzdem nicht jubelten bei dem Gedanken an die Urgroßväter, die sich auf Befehl von uniformierten Greisen mit Hurra und dem Fluch aufs Hurra abschießen ließen. Und so geht es drunter und... Da kommen die Sonnenmenschen aus den Sonnenstudios und bringen mit dem neuen Birnbaum Bänke, Schirme, Kaffee und Bier von transportablen Theken und feiern mit den Ribbeckern den guten Ribbeck und spielen selber den guten Ribbeck mit Ballons und Kugelschreibern und Fassbrause. Und die Alten und Behinderten im Heim, das sich Schloss Haveland nennt, kriegen neue Herde und Decken und dürfen endlich von Porzellangeschirr essen und das Plastikgeschirr zum Schrott in den Keller. Auf den Feldern sammeln die Frauen der russischen Soldaten Steine. Wer hätte gedacht, dass die feindselige Zeit so friedlich sich auflöst? Setz dich her. Nie wieder werden die Kinder so dankbar sein. Endlich beschenkt, ohne Fahnenappell und Stillsitzen und Angst vor den steifen Hoheiten an den Wänden der Klassenzimmer und Direktorenzimmer und vor den Lehrern, die in die Papierköpfe hineingekrochen waren, um unfehlbar zu sein und immer das letzte Wort zu haben gegen die Neunjährigen und gegen alle, bis die papiernen hohen Heiligen plötzlich direkt in die Hölle fuhren und auferstanden als Teufel, die angespuckt werden dürfen oder versteckt, um nicht angespuckt zu werden. Die Kinder, die jetzt ohne Visum den Zugang haben zum Traumland vom ewigen Lächelglück, ohne Sehnsucht nach einem unbekannten, winkenden alten Herrn, der ihnen hin und wieder Birnen zusteckt im Herbst, verkaufen für feste Marktstücke Postkarten mit Gedicht und Zeichnung von Birnbaum und Kirche. Ein falsches Bild, so hat der Baum nie gestanden, aber das wird verkauft und gekauft, weil die Besucher alle so gebildet und neugierig sind auf die Birnen und das Birnengedicht. Die Kinder werden gegen Westgeld den neuen zeigen, den von euch gepflanzten westlichen Birnbaum, der Sorte Gräfin von Paris, und lernen betteln vor denen, die mit einem zupackenden Blick alles zu Geld machen, was ihnen vors Auge kommt. Die alten Schränke, die Ziegelsteine mit der Prägung Ribbeck, die Truhen, die Häuser, die Landschaft plötzlich ein einziger Golfplatz um Berlin. Weg mit den Kartoffeln, weg mit dem Roggen, die ganze Ernte in die Schweine, da haben wir Erfahrung. Und dann weg mit den Schweinen. Und dann liegen über den alten Geschichten von Birnen die neuen Geschichten vom Geben und Nehmen. Und sind schon von gestern. Was hatten wir das eine Jahr Gurken im Überfluss? Damit hätte einer die Kinder vom ganzen Kreis Nauen ernährt, aber die passten nicht in den Plan. Einige konnten wir lagern oder essen. Und dann die Russen mit Stiefeln durch und sich die Besten rausgesucht. Und der Rest in die Mastanstalt. In ganz Thüringen unten keine Gurken. Und wir fahren die Gurken in die Schweine und kriegen trotzdem gutes Geld dafür, egal wo die Gurken landen. Und andere jammern und bieten eine Lichtmaschine für einen Sack Gurken, ein Auspuffrohr für einen Sack Gurken, halbe Autos gegen Gurken zu tauschen. Und wir kippen die Gurken in die Schweine. Ein Prost auf die Verteilung. Ein Rülpser auf die, die so viel verhunzt haben von unserer Arbeit. Und auf den, der frisch von der Schule kam und vorgesetzt wurde als Brigadier. Und keine Ahnung, wie tief der Pflug in der Erde liegen muss. Und ein Furz auf den Parteisekretär, der das Getreide nass zu ernten befahl, weil weit weg vom Feld die Sonne geschienen hat und er auf Rekord und Menge schaut, statt wie ein Bauer das Korn zwischen Daumen und Zeigefinger zu reiben und die Nässe zu fühlen. Nun ist es aus mit denen und wir trinken auf sie. Wie es aus ist mit den Inspektoren der Peitsche. Aus und vorbei. Ribbeck und seine Verwalter haben dir nichts geschenkt. Sein Inspektor, sein Buchhalter, sein Förster waren schlimmer als er. Es gab mehr zu schuften und zu hungern und zu dienen. Aber sie achteten, dass du von Landwirtschaft auch was verstandest und von Pferden und Viehzeug. Und wenn die Kutscher Samstag die Deichsel nicht aushakten von den Leiterwagen, ging Rebek und versteckte die Deichseln im Heu. Dass die Kutscher blamiert die Deichseln suchten, Montag früh in der Dunkelheit, und zu spät anspannten und zu spät kamen und dafür noch einmal bestraft. Die Gnade des Herrn sei mit euch allen, rief der Pastor jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes. Und die Kinder verdammt auf Kartoffeln zu schlafen, bis sie das Gedicht vom gütigen Rebek gelernt und Knecht und Soldat wurden und in den Kasernen mit Rebek prahlten und als niederer Dienstgrad hinauszogen. Den alten Kinderfreund im Gedächtnis, den sie nirgends fanden, auch als ihr Gesicht im Schlamm lag, im Schnee, im heißen Sand. 19 Söhne von Rebek im Krieg. Und die im Frieden geblieben sind, brauchten die Mütze nicht mehr zu ziehen, nahmen die paar Hektar Land, ob sie die Mütze gezogen hatten oder nicht, und mit nichts in den Fingern und ohne Maschinen das Vieh hochgepäppelt. Das war nun die Freiheit. Selber Kartoffelschalen gefressen und den Hunger geschmeckt. Hochgearbeitet mit Sirup und Schmalzbroten als freier Bauer mit Abliefern und Vorschrift, wie viel Zentner Schwein. Und mussten bald wieder Bücklinge machen vor den Genossen mit Stempeln, vor den Weisungen aus dem fernen Berlin, als könnten wir nicht selbst die Kuh aus dem Sumpf ziehen. Trotzdem wurde es leichter, wenn du vergessen konntest, eingeschlossen zu sein im eigenen Land und dich gewöhnen, also nicht gewöhnen, an die immer neuen Befehle, die im Interesse aller sein sollten und doch von denen kamen, die kein Pferd anschirren konnten, ohne getreten zu werden. Und das Wort uns abschnitten, wenn es nicht stramm ausgerichtet war an den zugelassenen Wörtern der Front der Nationalen. Und jetzt seid ihr da und ich red euch die Hucke voll. Bin noch nicht fertig, Verzeihung. Man will ja nicht lästig fallen. Ich quatsche nie viel. Was denkt ihr, wie mich das anstrengt? Deshalb höre ich nicht auf. Wenn ich jetzt nicht rede, rede ich nie. Denn der Kopf steht uns Kopf und alles so schnell, dass du vergisst, wo dein Herz sitzt, weil es überall pocht. Und bald heißt es wieder, kümmere dich nur um dich selbst und wie du deine Kröten zusammenkriegst fürs Fressen, Miete, Benzin und gib auf, was du denkst, was du anders haben willst. Und das Wort wird dir abgeschnitten auf die neue, alte Art. Das willst du nicht normal erleben. Was du dachtest, war Unkraut, was du wusstest, verdächtig. Und wie ein Regen fielen ihre Attacken auf dich nieder. Und immer solltest du dankbar sein, dass du die Mütze nicht mehr zu ziehen brauchtest. Aber sie fesselten dich mit der Dankbarkeit. Bis du froh warst, am Steuer des schweren Traktors zu sitzen, über die immer größeren Felder zu fahren und mit der Würde der Herren auf das weite Land zu schauen, die brandenburgischen Äcker und die Ränder der Alleen und alles unterzupflügen, was an dir fraß und unterzupflügen, was gewesen ist, und unterzupflügen, was kommen sollte an Höchstertrag, Leistung, Plan. Bis du wieder heimfuhrst mit 200 PS pünktlich zum Feierabend zu den Pfützen und Rissen und unter die niedrigen Decken und wehrlos vor den Fernsehschirm sangst. Das Leben, die Seele, vermietet. An wen eigentlich? Verkauft an die, auf die du mal gesetzt hast, die alles besser machen wollten für den Arbeiter, für dich. Über die du am Ende dich nicht mal mehr ärgern wolltest, weil sie alles ins Vergessen stopften. In die Säcke, in die Statistik, in die Spitzelakten, Staub zu Staub. Und so das Dorf immer leerer machten, bis sogar das berühmteste Stück von Rebek vergessen sein sollte. Und nur noch die Sage ging von dem Stumpf eines alten Birnbaums, der von einem Sturm gefällt wurde, 1911, wenige Jahre nachdem er verewigt war in Fontanes Ballade, und den der Vorletzte, Herr von Rebek, mit einem Eisenring zusammenhalten ließ, damit er vorzeigbar wurde im Salon als Zigarrenaschenbecher und alle sich wärmen konnten an der alten Zeit, die eine gute war für sie. Bis der letzte Rebek das Ding in die Ecke des großen Saals stellen ließ, neben die Eichentruhen mit dem Silber, weil er vom Birnbaum nichts wissen wollte. Denn von einer Tradition, die nicht aus Blut gestampft war, hielt der Rittmeister wenig. Das Gerede beim Tee um den Baum, der ganze Quatsch mit den Birnen war lästig, Fontana ein Schwindler. Hart und kantig wollte Herr von Rebek auf Rebek sein und konnte sich trotzdem leisten, nicht Heil Hitler zu rufen und nicht den Arm zu heben, sich nicht gemein zu machen mit den Nazis, weil er auf sie herabsah. Aber leitende Herren der IG Farben ins Schloss ließ, die im abgesperrten Gelände an lautlosen chemischen Waffen herummurksten und Blendgranaten ausprobierten, um die Luft in Richtung Berlin zu vernebeln gegen die Bomber, bis den Chemikern die Offiziere in den Stiefeln der Luftwaffe folgten, die mit nationalen Komplimenten den Herrn von Rebek auf Rebek zum ersten Mal in der 700-jährigen Geschichte der Familie aus dem Schloss warfen und ihm das kleinere Schloss nebenan in Bargo empfahlen und das Gelände mit Baracken belegten, wo sie Funksprüche abhörten und den Anflug der Bomber frühzeitig erfuhren. Und der erniedrigte Ribbeck im Haus des Inspektors, die Möbel auf dem Kornboden, das Gesinde verstreut übers Dorf, die Stellung hielt und die Nazis, die ihm wie Russen waren, alles eine Suppe, mit weißen Fahnen zum Tag der Arbeit äffte. Bis sie ihn trotz Stahlhelm und Harzburger Front nach Sachsenhausen abschleppten ins Lager. Das hat man schon gewusst. Und die Sage vom Birnbaum lebte weiter im Restaurant zum Birnbaum an der Fernstraße 5, die ihr gefahren seid früher von Berlin nach Hamburg an unseren Fenstern vorbei. Ein paar Zeilen von Ribbeck auf Ribbeck im Kopf, mit schnellen Blicken nach links oder rechts. Ist hier ein Schloss, ist hier ein Birnbaum. Die Sage lebte weiter im Gastzimmer, geschlossen seit 15 Jahren. Und nun, da alle Türen sich öffnen und wir glücklicher sind, könnt ihr, wenn ihr höflich seid und nicht so besoffen wie jetzt, die Pinkelbude ist da hinten, bewundern und fotografieren den Baumstumpf als Blumenständer mit Eisen zusammengehauen. Da steht er. Schwarzes, versteinertes Holz. 15 Jahre unbeachtet, bitte nicht drängeln. Bitte nicht mitnehmen, wegkaufen, wegräubern, wie es eure Art zu sein scheint, seit ihr uns nicht mehr Brüder und Schwestern nennt und uns verbindlich und zuversichtlich umarmt mit Eigentumsrecht, Erbrecht, Vorkaufsrecht, ein ständiges Kommen und Gehen. Nein, ist nicht persönlich gemeint. Ist ja schon recht, dass ihr hier seid. Nichts gegen euch und den Birnengeist und das Bier. Ist noch Bier da? Ja, noch eins. Eins noch. Aber wie macht ihr das bloß? Jahrzehntelang kümmert ihr euch nicht. Zugegeben, die Schokolade, die aus dem Autofenster flog, als wir Kinder an der Straße standen. Zugegeben, das Päckchen nach drüben. Aber wie macht ihr das? Kaum geht die Grenze auf, da hupt es und ihr steht mitten auf dem Hof, latscht durch unsere Gärten wie Besatzer und schafft es in wenigen Tagen mit den mächtigen Markstücken uns die Ruhe zu nehmen und die Steine zu bewegen, das Gras anders wachsen zu lassen und den Boden unter unseren Füßen zu stochern, die alten Schränke uns abzuschwatzen und Zäune zu bauen und mit Geschenken zu winken. Was für eine Rechnung habt ihr in der Tasche oder was für ein Weihnachten ist das, dass ihr uns beschenkt mit Essen und Trinken und Kugelschreibern und Gartenbüchern und einem Baum, der 500 Mark kostet? Schon ist das Bier alle. Der Boden schwankt, schon rollt neues Bier an aus Berlin-West, das Begrüßungsbier. Ich trinke gern noch eins mit euch, ein Prost auf den Baum und die Zukunft. Aber könnt ihr mir erklären, warum ich für euer Bier im Konsum, im Blech verpackt und schön Farbe auf dem Etikett, nun 3 Mark zahlen soll, statt 60 Pfennig für das in der Flasche? Macht keine Witze mit uns, wir machen schon selber keine mehr. Egal, bald ist mir alles egal. Denn schlimmer kann es nicht kommen. Und irgendwie werden wir schon. Irgendwie werdet ihr uns. Ich ergebe mich freiwillig allem, was kommt. Keine Kraft mehr. Keine Lust auf welchen Anfang. Die Muskeln gehorchen nur langsam. Aber das Dorf hat niemals ein Fest gehabt wie heute. Das steht fest. So wahr ich hier sitze. Und alles umsonst. Besten Dank. Wer soll das bezahlen? Das soll meine Sorge nicht. Egal. So weit und großflächig die Fluren um Ribbeck und doch ein offener, mickriger Käfig um alles, dass du dir starke Flügel wünschtest, aufzusteigen wie die Kraniche, aufzustürzen in den Luftkorridor über dem Land mit dem weiten Himmel, im Frühjahr gelbe Decken voll Raps und das täuschende Getreidegrün. Aber was aus dem Roggen gemacht wurde, das Brot schmeckte trotzdem wie Dreck. Und wer in der Kantine mal was murmelte über den Schweinefraß und Pech hatte, dass ein Verräter mit am Tisch saß, wurde mit Strafen beschmissen. Aufenthalt und Reisen beschränkt auf den Kreis Nauen. Berlin und Potsdam und Neuruppin betreten verboten. Geradeaus am Ende der aufgeräumten Felder wuchsen die Müllberge hoch, täglich erhöht von den Lastern aus dem östlichen Westen Berlin. Eure chemischen Schlämme vereinigten sich im nicht abgedichteten Boden mit unseren Giftresten und sickerten vereint ins Grundwasser, ins Havelwasser ab. Da flohen sämtliche Ratten der Gegend und stiegen auf als Dämpfe und Staubwolken. Das leicht fliegende Schwermetall über den Köpfen der Möwen. Er möchte da nicht wie Möwen und Krähen abheben aus dem gealterten, vergifteten Land, hinweg über die Felder, die Dörfer, noch einmal geboren werden, noch einmal von vorn anfangen oder im Schloss aufwachen, einmal im Leben noch vor dem Kerker des Alters im Schloss wohnen. Nicht wie damals, als Möbel, Kleider, Bilder rausgeräumt waren in die Scheunen oder weg mit den Armeelastwagen, die Bücher verheizt im bitteren Winter mit Koksgabeln rein in den Ofen, alles weg bis zur letzten Gardinenstange, zwischen dicken Wänden gehaust, ohne Tische und Betten und Lampen und Licht, die Fenster zugenagelt mit Brettern, einmal im Leben im Schloss gewohnt und dann so, und du wusstest nicht, ob du dankbar sein solltest, weil nicht erschossen, nicht verbrannt und nicht gehängt, nach all den Streifschüssen hungernd und frierend in einen verworrenen Frieden gestolpert, den die 100 oder mehr Soldaten der Wehrmacht nicht abwarten wollten und gegen die Generäle, die auf Sterben oder Sieg setzten, noch ganz am Ende im Wald da hinten sich verschanzten und verraten wurden. Und die SS mit Lastwagen ran und eingekesselt die Männer, Benzin drauf und alle verbrannt in den letzten Tagen vor dem Frieden. Und kein Korn als Versteck für die Flüchtenden auf den Feldern. Und wir mit Fuhrwerken und Mistwagen mussten Kopftuch um den Mund nach Tagen die verkohlten Leichen mit Handschuhen und Schippen aufsammeln. Und auf den Friedhof kippen die stinkenden Körper, dass dir heute noch schlecht wird, wenn du das verwitterte Holzkreuz siehst mit dem rostigen Stahlhelm drauf. Und keine Tafel erinnert, wie viele hier liegen, warum. Dagegen versprachen sie dir Frieden, Wärme, Brot, Möbel nach all der Quälerei. Und du wolltest ein neues rotes Leben. Nie mehr die ganze Familie in einem Zimmer, nie mehr Kartoffelschalen mit der Bürste abreiben und dann auf der Ofenplatte braten, Mehlsuppen und die magerste Milch, nie mehr barfuß im Sommer. Zwischen den Zehen quetschte die Kuhscheiße durch, barfuß zur Schule nach Berge, 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück und den Holzpantinen im Winter Draht drunter genagelt gegen das Eis. Da ging es aufwärts mit der Bodenreform. Eine Kuh, ein Schwein, ein Feld und dann hochgearbeitet, bitter, langsam, aber hoch. Und das Gefühl, du kannst Weizen und Bohnen und Mais hochziehen. Das Vieh wird fetter und die Milch, wenn das Soll dir nicht ins Genick haut. Ein neues Leben, vorwärts, aufwärts, brüderlich. Was des Volkes Hände schaffen und deine Hände kräftig dabei anpacken, mitmachen, aufbauen. Und 30 Jahre später wachst du auf und hast deinen Namen noch und giltst auf allen entscheidenden Papieren der LPG als vollbeschäftigte Einheit und berechenbare Arbeitskraft. Immer gut für Höchstertrag. Aber wenn du ans Fuhrwerk Flieder stecktest am verbotenen Feiertag, scheißt der mit dem Parteiabzeichen dich an, Flieder ab oder 50 Mark. Und wenn du die Pferde anspanntest, mal rausfahren mit dem Kremser am Vatertag, stoppten dich gleich hinterm letzten Haus die Volkspolizisten, rissen am Zaumzeug und wiesen dich zurück ohne Grund, oder der Grund war, du sollst nicht feiern. Und wegen einmal Meckern am Brot nie mehr nach Berlin. Und bei jedem Schritt gedeckelt wie ein Kind. Eingesperrt ins Gehege wie das bessere Vieh. Im Land der Hosenscheißer, selber Hosenscheißer. Niedergemacht und ausgeliefert den falschen Leuten. Und nochmal erniedrigt, weil du nicht mal brüllen konntest gegen die. Und aus Quatsch, denn es tat sich ja nichts. Aus Protest gegen die Leere zwischen Hühnern und Spatzen, gegen das Verschwinden zwischen Plan und Verdacht, gegen das Kriechen vor den Lügen, fassten wir endlich selbst einen Plan, heimlich beim Bier einen Birnbaum zu setzen an die alte Stelle neben der Kirche. Seit mehr als 20 Jahren war der Platz frei, wo der erste Baum stand, dessen Stumpf ihr besichtigen könnt, und der zweite, der vom Russen abgehackt wurde, aus bösem Willen gegen Ribbeck, wie manche sagen. Aber denen war Ribbeck egal und die Birnen, da hatten sie anderes zu tun. Sie haben ihre Panzer und Autos rund um die Kirche gejagt und geparkt. Und da blieb kein dünner Baum verschont. Birne, Lebensbaum, Linde. Also gruben wir den jungen Birnbaum aus, der an der Grenze nach Berge hin am Feldrand wuchs, ein Wildling, nicht gezüchtet oder veredelt in der Baumschule, und pflanzten den ein in der Nacht heimlich. Und kein Spitzel hat es gewusst oder keiner verraten. Und einer von uns den Baum gepflegt, abends mit Wasser vor der Kirchmauer. Denn es dauert, bis so ein junger Baum sich allein wehren kann. Da steht er jetzt. Birnbaum Nummer 3. Spendet wenig Schatten und keine Birnen. Nicht schön gewachsen. Aber ein Birnbaum aus Ribbeck. Und nicht vornehm wie Nummer 4, die wir jetzt begießen. Die Gräfin von Paris, die bekanntlich nach Rüben schmeckt. Oder sollten wir anfangen, unseren Baum zu veredeln? unseren Wildling als Unterlage für euer Edelreis. Aber da müsste ein Experte anreisen und klären, ob die beiden Pfropfpartner einander vertragen. Müsste beiden Bäumen Wunden zufügen mit Kopuliermesser und Kopulierhippe. Und bei der Stärke unseres Baumes müsste er die Kopulation mit Gegenzungen vornehmen, damit wegen der größeren Festigkeit, der größeren Berührungsflächen, eine innigere Verwachsung erreicht wird. Und dann hätten wir vielleicht eines Tages fette Birnen der Sorte Gräfin von Paris. An der alten Stelle. Dann flüstert im Baume wieder das alte Flüstern zu Mädchen und Jungen. Wir unten, ihr oben. Aus den Ründungen der Birnen sprießende Träume. In jeder Kopulation ein Keim für die nächste Vereinigung, Veredelung, Vermehrung, bis keiner mehr weiß, wer wir ist, wer ihr. Warum nicht zwei Bäume, viele Bäume, eine ganze Baumschule, spezialisiert auf Birnen aller Sorten. Die Brennerei neu eröffnet, Gaststätten rund um die Uhr und für jeden Geschmack bis zum Rebecker Bauernfrühstück. Birnbaummuseum, Filzpantoffeln im Schloss, Erholungspark, ganz Rebeck lebt von der Birne. Touristen kaufen Birnen zum Mitnahmepreis. Exportschlager Rebecker Birnengeist mit und ohne Birne in der Flasche. Aschenbecher, Hemden, Schnapsgläser, Schallplatten, das unerschöpfliche Birnenmotiv überall, bis uns die Birnen zum Hals. Aber wir leben davon. Und Fernsehleute, Dichter, Werbemenschen veredeln uns, Rebeck. So spendet Segen noch immer Fontane. Und wenn ihr wüsstet, was für ein Fest das Fest heute ist nach der verorteten Misere und den letzten Betriebsfesten, auch wenn der Birnenschnaps alle ist, egal. Ich glaube, du begreifst immer noch nicht, was es heißt, hier sitzen auf dieser Holzbank ohne Lehne und nicht mehr stramm stehen innerlich und aufpassen müssen und kein falsches Wort sagen. Jeder darf alles jetzt. Egal, was ihr denkt, ob einer spricht oder 10 oder 50 Leute, ihr hört lauter Überlebende reden. Auf Schweigen befreit. Jeder übt noch, was zu sagen und die letzten Sorgen auseinanderzustoßen. Da musst du gar nicht so mitleidig gucken. Eure Leute haben schließlich den Stacheldraht geliefert, oder etwa nicht? Na also. Ein Bier noch. Ein letztes. Und dann erzähle ich. Nein, ich... Na gut. Und die einen sagen, der letzte Ribbeck sei im Birnbaum erschlagen worden vor den Augen seiner Köche, Diener, Kutscher, und die anderen wissen mehr und murmeln was von Sachsenhausen. Ein Nazi des Dorfes habe ihn angezeigt wegen verbotenen Schweineschlachtens, was alle machten, ihn aber ins KZ brachte. So dass er danach als Sieger und Verfolgter des Naziregimes hätte auftreten können wegen des toten Schweins, wenn ihn die SS nicht erschlagen oder erschossen hätte. Und selbst nach alliiertem Recht hätten die Erben nicht enteignet werden dürfen. Doch das eine Schwein habe die Familie am Ende auch nicht gerettet, sodass sie die 6.000 Morgen Land, Wald, Schloss, Ackervieh und Brennerei und Ziegelei und Meierei hergeben musste und mit Fahrrad und Möbelwagen fliehen. Nein, Ribbecks Untergang war ein amerikanischer viermotoriger Bomber, der 1944 abgeschossen oder mit Motorschaden im Weizenfeld niederging und brannte. Das ganze Dorf lief hin, so viel steht fest, und Rebeck sprach mit dem Piloten zu lange und wurde beobachtet von einer Frau, deren Mann bei der Gestapo diente, und Rebeck lehnte es ab, sie zu bestechen, den Mund zu halten. Nein. Andere haben gesehen, wie er wütend über die Dörfler und noch mehr über die Luftwaffensoldaten, die rund um den Bomber den Weizen platt traten, die Frau eines Nazi-Offiziers anherrschte und schlug, weil sie seinen Weizen nicht achtete, mit der Peitsche. Sodass er befohlen wurde, zu einer Versammlung der Offiziere in sein Schloss und zum Hitlergruß gezwungen, indem der Bürgermeister ihm den Arm hochstemmte, die Entschuldigung verweigerte und deshalb verhört wurde in Nauen und alles noch nicht ernst nahm in Potsdam und selbst ein Sohn mit Majorsrang ihn nicht retten konnte vor Sachsenhausen. Wie sie ihn dort erschlugen oder erschossen, weiß niemand. 1947, als der geschäftsführende Ribbecksohn, der, weil sein Vater von den Nazis ermordet war, wieder ein paar zurückgekaufte Hektar bewirtschaften durfte, noch ein Schwein schlachtete, als er schon wusste von der bevorstehenden Ausweisung der Gutsbesitzer und verhaftet worden wäre, wenn er nicht rechtzeitig nachts mit dem Rad nach Berlin geflohen wäre. Die Familie mit Möbelwagen hinterher und im Westen später reichlich entschädigt mit Lastenausgleich für ihre Güter, Liegenschaften und guten Namen. Und jeder fragt, kommen Sie wieder zurück? mit den rot-weißen Stäben der Landvermesser, mit Maurern, Zimmerleuten, Anstreichern, mit Papieren und Flinten und vollen Möbelwagen. Und Frieden wollen sie nicht, heißt es. 80% der Neubauhäuser auf früherem Ribbeckschen Grund. Landwirtschaft mögen sie nicht, heißt es. Fast 700 Hektar Acker und Wiese, aufgeteilt auf 44 landlose oder landarme Bauern und Umsiedler. Heute fast 70% der LPG waren mal Ribbecks. Sie wollen nichts wegnehmen, heißt es. Bei der Vermarktung Ribbecker Produkte wollen sie helfen, heißt es. Wald und das Jagdrecht könnte dem einen oder anderen noch schmecken, heißt es. Aber das letzte Wort ist nicht gesprochen, denn hinter Ihnen und hinter euch stehen noch mehr Söhne von Großbauern und Waldbesitzer und werden vorstellig und warten darauf, dass einige hundert Morgen und Hektar wieder den Besitz wechseln. Was soll man machen? Und da im Bildschirm sitzen die, die über unseren Köpfen alles aufteilen, ohne uns zu fragen. Den Markt, die Preise, die Gesundheit, die Rente, den Boden, alles neu auf einen Streich. Und stehen eure Beamten, die eure Vorschriften mitbringen und unser Land nach den Regeln, die nicht für uns gemacht sind, durchkämmen und ordnen wie eine Kolonie. Was soll denn mit uns? Bis wir noch kleiner, dümmer, verkauft aussehen, krank oder süchtig nach Pflege, aus der Bahn geschmissen und schwindlig? Man kennt sich ja nicht aus. Teilen sollen wir miteinander. Teilen und herrschen. Wir teilen, ihr herrscht. Denn wir sind nicht auf der Höhe, heißt es, auf eurer Höhe. Und sollen den Kopf nicht hängen lassen. Ich gebe mir ja Mühe, ich lasse ihn nicht hängen. Verdammt, was red ich? Also her mit dem Zaster, mehr sage ich nicht. Die Chance des neuen Geldes. Hurra! Und einige der Feinde... Frage, die wir schon vergessen hatten. Die verbotene Frage, ob es uns, unseren Müttern und Vätern, besser gegangen ist unter den Gutsherren. Oder die verbotene Frage, was wäre, wenn die Junker geblieben wären? Oder darf man Junker schon nicht mehr sagen, weil das ein Wort der Partei sein könnte? Ob die Häuser dann festere Dächer, alles mehr Ordnung und ein schöneres Bild für uns und eure Fotoapparate? Und ob wir öfter mal hätten aufatmen können und weniger Ärger bei der Arbeit und danach? Wäre es uns besser gegangen, trotz allem Ducken und Schlucken? Was sind das für Fragen? Was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen, ihn nicht angefangen, die Gutsherren nicht Hitler das Reich und so weiter, kann doch nur fragen, wer mehr als ein Leben hat. Und ich habe dies seit 30, seit 60, seit 100 Jahren Ribbeck und Erinnerung Ribbeck. Was zählt da ein vielleicht gegen die plötzliche Erfahrung und die Schwindelgefühle? Wie frei bist du, wenn du befreit bist? Wie alles sich öffnet und wendet und kippt, wenn das Alte nichts gilt und nur das Neue zählt. Und nun... unter der neuen Wirtschaft mit der Weisheit des Marktes noch mehr verdirbt als je in den Jahren der Wirtschaft des Plans. Lauch, Salat, Tomaten, alles weg und faul und untergepflügt. Was das für Arbeit gekostet hat, säen und pflegen, bis daraus die Pflanze wurde. Pflanzen, wässern, jäten, spritzen, ernten und was in jedem Stück Gemüse für Arbeit drinsteckt. Jetzt tonnenweise untergepflügt und ab in die Schweine. Ganze Ladung Brot vor die Säue, den Blumenkohl auf dem Feld mit der Scheibenecke umgedreht. Nun lass mich mal meckern. Das muss man doch sagen dürfen. Ich lass mir nicht mehr die Schnauze. 40 Jahre lang habe ich die Schnauze gehalten. Und soll ich ausgerechnet jetzt dumm dastehen wie die Kühe und brüllen oder das Maul hängen lassen und wiederkäuen, was ich geschluckt habe all die Jahre und jetzt schlucke? Sogar euch haben wir mit unserem Gemüse beliefert. Und nun ist unseren Leuten auf einmal nichts mehr kernig und farbig und saftig genug. Und wir sehen zu, wie eure Produkte hier reibungslos einfließen. Und da verstehe ich nun gar nichts mehr. Das haben Sie im Fernsehen erklärt, dass wir für den Export jeder Ladung Gemüse an euch eine Genehmigung eures Ministers brauchen, weil die EG nicht zulässt, dass preiswertere Produkte auf eurem übervollen Markt landen. Und wir sehen zu, wie die Blöden, wie staatliche Schutzbestimmungen für unsere Produkte abgeschafft werden. Da komme ich nun gar nicht mehr mit. Von Tag zu Tag werden unsere Märkte und Regale geöffnet für die Produkte von drüben. Und bei uns alles Sense. Ist ja schon gut. Ist nicht persönlich gemeint. Ihr sitzt nicht in Brüssel und Bonn, ihr sitzt in Berlin oder hier auf den Bänken, die ihr mitgebracht habt und spendiert ein Fest, von dem man noch lange reden wird. Ein Bier noch. Na gut. Das Letzte. Wer heute nicht feiert, ist ein Idiot. Das sage ich euch. Und schön, dass ihr hier seid. Und alles nur, weil eine Verwandte der Ribbecks... ein Fräulein von Witzleben die Sage aufgriff, vom freundlichen Herrn der Birnen verteilte und mit einer Birne sich begraben ließ und in Reime setzte, die keiner mehr kennt. Zu Ribbeck an der Kirche ein alter Birnbaum steht, der mit den üppigen Zweigen der Kirche Dach umweht und mit diesen Versen die Legende schriftlich zubereitete, die ein Lehrer in anderer Form als Sage aufschrieb, die schließlich auch Herrn Theodor Fontane in der Potsdamer Straße in Berlin bekannt wurde, der sich den Stoff nicht entgehen ließ und, obwohl er wusste, dass ein Birnenkern tief mit dem Sarg in die Erde versenkt, nicht die Kraft hat, ans Licht zu kommen und ein Sprössling zu werden und zwischen Gräsern und Keimen den Weg nach oben zu finden als Baum, den Gänsekiel nahm im Jahr 1889 und die Sage ausschmückte in der Form, die heute alle aus Lesebüchern kennen. Bis auf die Kinder des nun versinkenden Staates der Arbeiter und Bauern, die laut Lehrplan und Lehrern nichts hören sollten von freundlichen Feudalherren, Ribbeck auf Ribbeck. Das war die Steinzeit. Auch nicht die Kinder nebenan in der Oberschule von Rezow. Auch nicht, wenn sie aus Ribbeck kamen und das Gedicht als Gerücht kannten und in der Clubgaststätte und Disco Theodor Fontane in einer Ecke an der Wand finden konnten, in schwerlesbarer Schmuckschrift gemalt neben ein koloriertes Bild von Kirche und Baum. Da war der alte Rittmeister Ribbeck, der die Schüler lieber beim Distelstechen als beim Gedichtlernen sah, ganz auf Parteilinie mit unserem Ministerium für Erziehung, Gehorsam, Ordnung, Pünktlichkeit. Wenn die für 15 Uhr bestellte Kutsche 10 Sekunden zu spät vorfuhr, knallte wie ein Peitschenhieb der Befehl zurück in den Stall, ausspannen, abscherren und dann der Schrei über den Hof, in 5 Minuten bist du wieder hier, aber mit der anderen Kutsche. Was soll bei so viel Fahnenappell noch ein Birnengedicht? Einmal im Jahr beim Schützenfest von Stahlhelm und Kriegerverein kommt Ribbeck und zielt. Und wenn er getroffen hat, zeigt er seine beste Laune vor und wirft für einen Taler Bonbons in die Runde und freut sich, wie die Kinder drum balgen. Was soll da ein Gedicht mit den Birnen? Geschenke gibt's nicht umsonst. Alles erfunden, von Dichtern ausgedacht. Und hat doch die starren Lehrpläne überlebt. Die Wirkung der Dichtung bis heute der Trubel um Ribbeck. Ein Auto nach dem anderen. Und immer Besuch aus dem Westen mit Fotoapparaten, Videofilmen und Tonbandkassetten. Und Baum, Kirche, Pflegeheim, das früher das Schloss war, sind an jedem Wochenende umlagert. Und alle fassen sich an den Kopf, wenn sie den Fahrstuhlschacht sehen, der ans Schloss geklatscht wurde, mit einem Fahrstuhl für die Krankenbetten, der nie funktioniert hat, weil der Strom nicht reichte. Alle wollen sie was hören von Ribbeck und Birnen und uns. Und soll es recht sein, dass wir hier leben und nicht in Selbelang, Mangelshorst oder Wustrow. Leben von einer schönen Erfindung, die wir nicht vergessen haben und die ihr nicht vergessen habt. Es lebe der Birnbaum. Prost. Ich weiß nicht, wo ich den Becher abstellen soll. Genug Birngeist und Bier in den Gliedern. Alles schwankt in Bewegung und stockt in Bewegung. Ich bin, wo ich war. Die Uhren halten an, weil sie die Zeit nicht mehr fassen. Im Kopf schieben die Tage zu schnell sich übereinander. Kein Sitzplatz frei unter den Schirmen. Kein Augenblick Ruhe. Es schwankt. Der Boden, den wir nie unter der Frage, wem der gehört, begutachtet haben. Die Sache mit Eigentum und Besitz längst vergessen. Sondern immer unter dem Diktat des Ertrags oder unter den vom Plan vorgeschriebenen Mengen an Kali, Stickstoff, Kalk, Phosphor. Größe und Menge zählten mehr als das Gleichgewicht und die Fruchtfolge. Der vollgedüngte, der ausgelaugte, der steinige, der immer noch trächtige Boden, über den ich die Maschinen jage, gehört dem Volk, mir und dir und uns, dachte ich. Aber wer ist jetzt das Volk? Das vereinigte, streitende Volk? Geschäftstüchtig oder geschäftsängstlich? Ist der letzte Ribbeck das Volk? Die geflohenen Bauern? Die Flüchtlinge aus dem Osten, die in Ribbeck ein Stück Land gefunden haben? Gehört der Boden allen, die an der Genossenschaft beteiligt sind? Oder denen, die bald meistbietend einsteigen in die muntere Prügelei um die Grundbücher? Wem gehören denn nun die so und so viel Hektar Geschiebelehm mittlerer Ertragskraft in ausgeräumter märkischer Landschaft? Die Erosion gehört dem Volk und die sinkende Fruchtbarkeit des Bodens, der im Frühjahr trotzdem immer mehr Raps und im Sommer immer mehr Roggen und im Herbst immer mehr Kartoffeln wachsen lässt. Milchleistung erhöht um 50% in 10 Jahren. Mit Schweinen, Schafen, Rindern, satte Gewinne. Wie hat man sich gefreut, wenn das Getreide gut stand? Aber heute reicht es plötzlich nicht oder ist viel zu viel. Zu viel oder zu wenig, kein Maß stimmt mehr, weil plötzlich alles zu wenig ist und alles wertlos sein soll. und ihr nicht müde werdet, uns vorzurechnen, dass unsere Arbeit ein Luxus ist und dass ihr in allem besser und billiger seid, ihr Bessermacher. Dass euch der Weizen kräftiger wächst und die Kartoffeln und die Rüben dicker, dass ihr die Schweine schneller in die Schlachthöfe treibt, aus den Eutern der Kühe mehr Milch zapft und eure Hennen mehr Eier werfen. Soll ich da mit dem Spruch kommen, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln? Soll ich da kommen mit dem Argument Gift? Soll ich da sagen, unsere Tomaten schmecken besser? Soll ich euch da eure Subventionen um die Ohren hauen? Nein, da bin ich ganz still, denn jetzt wird nicht argumentiert. Jetzt stehen wir mit dem Arsch an der Wand. Und wenn ich was sage, dann wird mir vorgeworfen, auch noch Ansprüche stellen, was? Also vergiss es. Bleib munter und teste den Westen. Während die kargen Böden und die Äcker, die wir halbwegs aus dem Sumpf gerissen haben, pflügen, ecken, drillen, walzen, zu Gold werden, wenn nur eure Blicke und Geldscheine drauf fallen, über Nacht alles ein Schürfgebiet, pflügen, ecken, drillen, walzen, und ihr prüft und grabt und nehmt, bis wir merken, was ihr da tut, und mitgraben, mitmachen, damit wir nicht selber mit Haut und Haaren verkauft werden. Es muss alles anders werden, das sagt sich so einfach. Keine Träne für die Vergangenheit. Ja, aber sollen wir alle Tränen aufheben für später? Immer seid ihr uns voraus mit eurem Riecher, mit eurem Geld, das alles unter Strom setzt. Nein, ist nicht persönlich gemeint. Aber wie schafft ihr das, dass neben euch sich so schnell ein Schlund auftut und ich das Gefühl habe, pass auf, Mann, pass auf, dass nichts von dir da drin verschwindet im Schlund. Deshalb rede ich wie ein Idiot. Wird sowieso alles falsch verstanden. Deshalb sage ich alles, was ich weiß und was ich nicht weiß, dazu, weil nichts gewiss ist, außer dass alles weitergeht anders und ich ein anderer werde. Nur meine Stimme bleibt die gewohnte Stimme, vom Bier geölt. Ich kann's weghören von mir aus. Ihr, die westlichen Weltmeister, habt gewonnen gegen uns, die östlichen Weltmeister. Der verlogene Kampf ist entschieden. Und was für ein Glück, dass wir nicht gewonnen haben, das kannst du laut sagen. Nun sind wir vereint, verbrüdert, entfeindet. Gut, aber warum müsst ihr euch gleich so aufspielen? Wie weiter? Sollen wir wieder anfangen als Dienstboten, Knechte, Tagelöhner, wie vor 70 oder 100 Jahren noch einmal, als die Welt in der Ordnung von Glanz und Gloria war und Ribbecks den Kursverlust von 30.000 Goldmark leicht wegstecken konnten? Im Takt des Zack-Zack und allem, was hart macht, bei 15 Pfennig die Stunde? Ich weiß, ich kriege mehr, wenn ich mich nach euren Golfbällen bücke. Zuschauer bei der großen Prügelei um die Grundstücke. Der Boden schwankt oder wird weich wie der Matsch auf den Rinderwegen, als rücke das Luch wieder näher. Damals konntest du über die Wiesen endlos im Winter mit Schlittschuhen. Alles trockengelegt heute rund um das ehemalige Fischerdorf Ribbeck. Jetzt regt sich der Boden neben dem bezwungenen Sumpf. Bier und Birnengeist im Blut, in den Beinen, im Kopf. Das Fest geht zu Ende. Die Kinder sind weg. Schwer hängt die Dämmerung in den Pappeln. Wo sind die Russen? Was machen die jetzt? Wie komme ich auf die? Ich will nicht, dass ihr einpackt und euch an die Autotüren lehnt. Gut, dass wir feiern. Ich muss mich nur festhalten irgendwo. Vertrieben vom Boden, gestoßen auf den Boden, ausgesetzt in einen unfasslichen Zustand. Nein, es macht nichts, dass ihr nicht kapiert, warum wir so schnell euren Birnengeist und das Bier wegsaufen. Alles geschenkt, und das ist das Schöne, wo sonst überall das Geld sich zwischen uns und unsere Gefühle stellt. Das soll jetzt die Quittung von heute auf morgen werden. Das Getreide und die Schweine, Kohlrabi, Möhren, Erdbeeren und alles vom starken Geld erschlagen. Die ganzen Läden voll Fruchtsäfte, Bier, Schüsseln, Putzmittel, Fotoartikel, Besenstiele, ja, die soliden Besenstiele und alles zum Ostschrott erklärt neben der Westware, alles zum Schrottpreis und Kohle, Wolle, Zinn und alles bis zum Müllsammelsystem und zur begrenzten Geschwindigkeit. Alles Gewohnte, das nicht immer schlecht war, über Bord gekippt. Nur die Birnbäume bleiben. Längst wölbt sich ein Birnbaum über den Grab und ein neuer wächst an. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Wir gehen auf sicher mit den zwei Bäumen. Die letzte Chance fürs Dorf und die Gaststätten zählen noch. Aber auch die stehen nicht fest. Unter den Fundamenten schwankt der Boden. Und die einen sagen, es liegt am rechtlosen Zustand. Wem gehört was? Erst Besitz, dann Ordnung, dann Wohlstand, Baurecht und Raumordnungsrecht. Und die anderen sagen, es liegt an uns und schlechter kann es nicht kommen. Also fügen wir uns. Also hören wir gut zu bei euren Ratschlägen und fühlen uns doch erstickt mit dem Kissen und lassen uns ersticken, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir und nicht ihr. Weil wir jahrelang alles hingenommen und abgenickt und uns nicht beteiligt haben an der Kerzenrevolution der bärtigen Pfarrer und der jungen Leute. Und nun zur Strafe noch einmal von vorn anfangen dürfen. Der Bauer hat immer sein Feld bestellt, sogar 1945. Aber jetzt werden das Feld, der Traktor und ich auf Null gesetzt. Nach der Maisernte trennen wir uns. Die Kündigung ist schon verkündet. Ich frag schon nicht mehr, warum. Möchte einmal nur den Ackerschlag verlassen, wie ich will, und mit dem Pflug immer westwärts fahren, geradeaus, und die Furche aufreißen, quer durch die Landschaft der ausgebeuteten Böden, bis in eins eurer Dörfer, die auch nicht alle zum Vorzeigen sind oder meisterlich effektiv im Wirtschaften mit den paar gebliebenen, gepäppelten, rund um die Uhr schaffenden Bauern. Du musst mir ja nicht zuhören, wenn du das für Gejammer hältst. Ein Bauer, der nicht stöhnt, ist ein schlechter Bauer. Sowas hat Ribbeck noch nicht erlebt wie heute. Ich dachte erst, die Welt bricht zusammen. So viele Leute im Dorf. Keiner rümpft die Nase über den Geruch der Silage. Jeder spricht sein Prost in jede Richtung. Jetzt rollen sie sich wieder in die Dunkelheit. Eingesammelt die Schirme, gehen wir. Die letzten Biertropfen aus dem Zapfhahn. Kein Nachschub mehr. Keine neuen Fässer rollen mehr heran. Weiß leuchten die Bierbecher aus dem Gras. Und ich? Wo bin ich? Ich komme nicht mehr los von meinem Ribbeck und komme nicht hoch heute, schwer was in der Glocke. Und komme schon nicht mehr mit, wie das Gehirn sich weitet und pumpt und aufsaugt, was es nie gewusst hat und in der nächsten Sekunde mit dem Schrei eines Kranichs wieder abstößt. Zu schnell gehen die Gedanken ins Sprechen über. Und ich spreche, wie ich nie gesprochen habe. Komm an rüber, ich hab ne Bären. Es war einmal, wer flüstert da? Höchste Zeit, dass alles schwankt und kippt. Irgendwann kippt der stärkste Birnbaum. Saure Kotten lieferte er noch, essbar nach dem ersten Frost, den ein Sturm im Februar 1911. Und das Denkmal für den alten Kinderfreund lag flach und alle staunten, wie faul der Stamm von innen war und nur noch von dicken Efeuästen zusammengehalten. Was haben sie da gejammert? Aus der ganzen Mark sind die Leute gekommen, haben Gedichte verfasst auf das Ende vom Birnbaum, das Ende von Ribbeck, als sei es das Ende der Welt. Und die Triebe aus der Wurzel gingen auch ein danach. Trotzdem sitzen wir hier beim Birnbaumfest, 79 Jahre später. Ohne Bier, jetzt, wo der Durst am größten ist. Fast alle gegangen, tanken daheim noch flackernde Bilder aus den Fernsehgeräten kurz vor dem Schlafen. Komm mal rüber, du da. Siehst ja aus wie der alte Ribbeck, auferstanden aus Ruinen. Ich bin ja schon still, verrate ich keinen. Ja, ich verstehe, ihr müsst die Bänke zusammenklappen und einpacken. Schönen Dank nochmal. So eine gute Erbsensuppe habe ich in meinem Leben noch nicht. Und kommt wieder. Komm du noch mit rüber in die Kneipe, alter Rebeck. Jetzt kannst du zugeben, dass du eine Erfindung bist. Denn wenn an der Sage was stimmt, dann war es ein Rebecker Bauer, der gern Birnen aß und nach dessen Tod eine Birne in der Jacke blieb. So wuchs der Baum und so weiter. Jetzt kommt es raus. Alles kommt raus, nach und nach. Das habt ihr gut hingekriegt. Darauf müssen wir noch einen trinken. Zier dich nicht. Kleine Lügen verzeih ich gern, da sind wir nicht kleinlich. Jetzt lade ich dich mal ein, alter Ribbeck. Wir feiern deine Auferstehung. Geschlossen. Verzeihung. Immer geschlossen, wenn du sie brauchst. Jeder Kunde ein Störenfried. Da drin steht nämlich noch was von Fontane. Muss ich dir zeigen beim nächsten Mal. Geschnörkelt wie ein Bibelspruch. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollten wir lieben. Aber das neue, recht eigentlich Leben, das steht da, ungelogen. Den Satz liest du nur, wenn du nüchtern reingehst. Wenn du wieder rausläufst, peilst du nur die Tür an und die Stufen. Die Faust aufs Auge, der Spruch. Erklär mir mal, was heißt recht? Was eigentlich? Oder habe ich die falsche Angst vor dem Neuen? Vor dem Faustrecht des Marktes? Oder sehe ich Gespenster, Alter? Was hast du da, gestopft in den Taschen? Oder gehen die Kredite nicht in die Maschinen, die Personal sparen? Arbeitslos 1 oder 2 oder 4 Millionen? Oder tragen wir nicht die Kosten und dürfen uns außerdem angleichen, anpassen und unterwerfen und legen uns hin, wie der Hund sich auf den Rücken legt, heben die Pfoten und sagen lachend, Geld regiert die Welt. Während der Minister schon neue Waffen bestellt, falls wir unruhig werden ohne Arbeit in den verscherbelten Städten und auf dem weggerissenen Land. Der Preis der Einheit, Streit und Kampf und Zank und die letzte Hoffnung, schlechter kann es nicht kommen. Wenn es aber schlechter kommt, wird das Dorf platt unter den Bulldozern. Wenn die brüllenden Kühe versenkt sind in die Gefriertruhen und die Roggenfelder abgebrannt oder alles verfault am Halm, oder wird Ribbeck auftauchen wie neu? Sag, alter Ribbeck, welche freundliche List hast du diesmal, wenn du abgehst? Kein Bier mehr. Ein letztes. Es wird kühl in Hawaii. Lass uns feiern, als wäre es das letzte Mal. Das Wasser am Hals, die Milch im Gulli. Ich sag ja, das Luch wird wieder ein See. Also nehmt uns mit auf den Kahn, mit in die Omnibusse nach Berlin. Ihr sprecht doch von einem Boot. Und wir schaffen es nicht so schnell, in eure Boote zu steigen, in eure Haut zu schlüpfen, ihr nicht in unsere. Wir liefern die Birnen und ihr fickt die Birnen. Verzeihung, ich will nicht mehr so schweinische Wörter sagen wie ihr oder wir. Da sind wir uns einig. In Ordnung. Trotzdem bleiben da bestimmte Leute, die Sonnenmenschen, auch in der Dunkelheit erkennbar an Umarmungen und Abschieden und Türen schlagen und Motor anlassen. Rund um die Metallikkarossen wird sich mehr ändern, als euch lieb ist. Rund um die sauber geordnete Komfortwohnung, um die gepanzerten Vorgärten. Das Gemütliche der Trennung aufzugeben, macht euch jetzt schon zu schaffen. Das Dorf Berlin kann nun nicht mehr schöner werden. Die armen Vettern werden es anstecken mit Hässlichkeit und Gestank und ungewaschenen offenen Händen in den Fußgängerzonen. Gern hätte ich länger mit euch gefeiert oder dir im Schatten eurer Größe. Als hättet ihr oder du mit uns oder mir den Zweiten Weltkrieg zum zweiten Mal gewonnen. Mein kleines Leben plötzlich wachsend und mit stumperten Flügeln, als wären alle Kriege schon vorbei und alle Mauern gefallen und das Fremdwort Demokratie durchbuchstabiert. Du, Alter, und ich, die letzten Gäste, laut flüstert es unter den Bäumen. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der wusste genau, was damals er tat. Damals. Aber jetzt? Sag doch was. Jetzt. Die Birnen von Ribbeck. Von Friedrich Christian Delius. Es sprach Christian Redl. Toningenieur Gerd Ulrich Poggensee. Tontechnik Gabriele Wjort. Regieassistenz Vera Wildgruber. Regie Ulrich Gerhardt. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen und des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1992. Das Gedicht von Theodor Fontane sprach O.E. Hasse.